verbreite es weit. Ich gehe noch heut. Ich will nun sein davon ein Teil. Merlin, Merlin. Vagabundierende Schuhe, wie sie streuen umher. Genau mit Händen durchs Herz von ihr. Merlin, Merlin. Ich will erwachen in einer Stadt, die niemals schläft, und seh mich als König des Bergs, Kopf dieses Schwans. Diese kleine Stadt Blues schmilzt nur so dahin. Ich leg nen ganz neuen Anfang hin. In sexy Berlin, wenn ich es schaff grad dort, mach ich's an jedem Mord. Es liegt bei dir, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin. Ich will erwachen in einer Stadt, die niemals schläft. Seh mich als das Alpha-Tier von in der List, König des Bergs, Kopf wie des Schwan, diese kleine Stadt Blues schmilzt nur so dahin. Ganz neuen Anfang hin in sexy Berlin. Oh, wenn ich es schaffe dort, mach ich es an jedem Mord. Es liegt bei dir, Berlin. Man.